Es gab am 16. August im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang ein Treffen zwischen den Wissenschaftlern, Technikern und Funktionären der staatlichen Verwaltung für Weltraumerschließung der TVRK einerseits und den Teilnehmern des 5. Internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan andererseits. Redner der koreanischen Seite verwiesen auf die stolzvolle Entwicklungsgeschichte der Weltraumforschung in der TVRK und auf ihre technischen Erfolge bei Herstellung und Start des Erdsatelliten. Anschließend ergriffen die Teilnehmer des 5. Internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan das Wort. Sie appellierten an alle gerechtigkeits- und wahrheitsliebenden progressiven Menschen der Welt herzlich, auch in Zukunft durch die internationalen Solidaritätsbewegungen die friedliche Raumerschließung Koreas zu unterstützen. Auf dem Treffen wurden im Namen der Teilnehmer des Festivals der TVRK-Verwaltung für Weltraumerschließung eine Gratulationsfahne und die wissenschaftlich-technischen Bücher übergeben.